Erster 3 Jahre lang gab es wenig Essen in Israel. David fragte Gott nach dem Grund. Gott sagte, Saul und seine Familie sind schuld. Er hat die Gibeoniten getötet. Zweiter der König rief die Gibeoniten zu sich. Sie waren keine Israeliten, sondern Amoriter. Die Israeliten hatten ihnen ein Versprechen gegeben. Aber Saul wollte sie alle töten. Dritter David fragte die Gibeoniten, was kann ich für euch tun? Wie kann ich die Schuld bezahlen? Dann wird Gott das Land wieder segnen. Vierter die Gibeoniten sagten, wir wollen kein Gold oder Silber von Saul. Wir dürfen auch niemanden in Israel töten. David fragte, was soll ich also tun? Fünfter sie sagten zum König, Saul wollte uns vernichten. Er wollte uns aus ganz Israel vertreiben. Sechster gibt uns 7 Männer aus seiner Familie. Wir werden sie vor Gott in Gibeon töten. Der König sagte, ich werde sie euch geben. Siebter aber der König schützte Meribal. Er war der Sohn von Jonathan. David und Jonathan hatten sich das früher versprochen. Achter der König nahm die 2 Söhne von Rizpa. Er nahm auch die 5 Söhne von Merab. Er gab diese 7 Männer den Gibeoniten. Neunter die Gibeoniten töteten sie auf einem Berg vor Gott. Alle 7 starben zur gleichen Zeit. Es war der Beginn der Erntezeit. Zehnter Rizpa legte ein Tuch auf einen Felsen. Sie blieb dort vom Beginn der Ernte bis zum ersten Regen. Sie schützte die Toten vor Vögeln und wilden Tieren. Elfter jemand erzählte David, was Rizpa getan hatte. Zwölfter David holte die Knochen von Saul und Jonathan. Die Bürger von Jabes hatten sie früher heimlich geholt. Die Philister hatten die Körper zuvor in Betschan aufgehängt. 13. David brachte die Knochen von Saul und Jonathan weg. Er sammelte auch die Knochen der 7 getöteten Männer. 14. Sie begruben alle Knochen im Grab von Sauls Vater. Das Grab war im Land Benjamin. Danach hörte Gott auf die Gebete für das Land. 15. Es gab wieder Krieg gegen die Philister. David und seine Männer kämpften gegen sie. David wurde im Kampf sehr müde. 16. Ein Riese namens Jishbi wollte David töten. Sein Speer war sehr schwer. Er hatte auch ein neues Schwert. 17. Aber Abishai half David und tötete den Philister. Davids Männer sagten, du darfst nicht mehr mit uns kämpfen. Du bist das Licht für Israel. 18. Später gab es noch einen Kampf bei Gob. Sibbeschai tötete dort den Riesen Saf. 19. Es gab noch einen Kampf bei Gob. Elhanan tötete den Bruder von Goliath aus Gat. Sein Speer war so groß wie ein Webstuhl. 20. In Gat gab es noch einen Kampf. Dort war ein sehr großer Mann. Er hatte an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen. 21. Er lachte über Israel. Da tötete ihn Jonathan. Er war der Sohn von Davids Bruder Shima. 22. Diese 4 Männer waren Riesen aus Gat. David und seine Männer töteten sie alle.